Kundgabe 1085. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.9.1939. Wort Gottes. Es wird euch Menschen geboten, die kräftigste Speise und ein Trank der Labung, so euch der Herr sein heiligstes Wort zugehen lässt. Ihr vernehmet des Herrn Stimme, und es sind Worte der Liebe, die er zu den Menschen spricht. Er warnet und mahnet unausgesetzt die Kinder auf Erden und bietet ihnen in liebevoller Fürsorge Gnaden an im Übermaß. Doch seiner gütigen Vaterworte wird nur wenig geachtet. Und es muss deshalb seine Stimme mahnender ertönen. Soll sie an das Ohr derer dringen, die leichtfertig durch das Erdenleben gehen und ihre Seelen in arger Not lassen. Es reagieren die Menschen verschieden auf Gottes Wort. Nur wenige nehmen es hin als köstlichstes Gut und erquicken ihre Seelen. Die Mehrzahl aber nimmt Kenntnis von dem Wort Gottes nur rein äußerlich. Sie hören es wohl, doch seinen Sinn erfassen sie nicht. Es dringen die Worte nur an das Ohr, nicht aber zum Herzen. Und so wird die göttliche Stimme lauter ertönen, und es werden erschreckend zusammenfahren die Schläfer und Träumer. Wer im Traum dahin wandelt, wird plötzlich wach werden durch den laut vernehmlichen Ruf aus der Höhe. Und es wird der Herr so gewaltig seine Stimme ertönen lassen, dass darob großes Entsetzen sein wird. Denn es werden viele Menschen sich schuldig fühlen und sich ihrer Lauheit bewusst sein. Und denen das Erkennen noch komme zur rechten Zeit, denen hat der Ruf aus der Höhe Rettung gebracht. Und der Herr nimmt sie gnädig auf in die Schar seiner Schäflein. Und also wirbt der Herr um seine Geschöpfe. Es locket der Hirt seine Schäflein, um sie zu hüten und sie zu führen in das ewige Reich. Doch die seinem Ruf nicht Folge leisten, deren Weg führt zum Abgrund. Es ist der Vater im Himmel unendlich langmütig und geduldig. Doch so seine Liebe verschmäht wird und seine Geschöpfe nicht zu ihm zurückfinden, wird deren Lohn entsprechend ihrem Verlangen sein. Sie werden in das Reich der Finsternis eingehen, denn sie verachteten die Stimme von oben, die ihnen Rettung bringen wollte vom ewigen Verderben. Amen.